1. Gott befahl Jakob, begib dich nach Bethel, bleibe dort und baue einen Altar für den Gott, der dir erschien, als du vor deinem Bruder Esau flohest. 2. Daraufhin wies Jakob seine Familie und alle Begleiterin, alle Fremden Gottes zu entfernen, sich zu reinigen und ihre Kleidung zu wechseln. 3. He erklärt, dass es nach Bethel sie hen werden, dort einen Altar für den Gott zu bohren, der ihn in seiner Bedrängnis erhort und ihn auf seinem gesamten Weg begleitet. 4. Daraufhin übergeben sie Jakob alle Fremden Gottes, die sie besassen, so die Orange, die sie trugen. Jakob vergrub dies Gegenstand unter einer Terebinth bei Sichem. 5. Als sie aufbrechen, überfiel ein von Gott verursachter Schrecken die umliegenden Städte, so dass niemand Jakobson verfolgt. 6. Jakob erregt mit all seinen Begleiten los im Land Canaan, das Orch Bethel genannt word. 7. Dort errichtet einen Altar und nannte den Ort Gott von Bethel, die Gott sich ihm und dieser Stelle offenbart hat, als er vor seinem Bruder floh. 8. Deborah, Rebekka's Ami, starb und word unterhalb Bethel unto einer each begraben, die man sie the Klagisch nennt. 9. Nach seiner Rucke aus Mesopotamien erschien Gott Jakob erneut und segnet ihn. 10. Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, du sollst jedoch nicht lange Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein, die Schalb word Israel genannt. 11. Gott fu fort, ich bin der Allmächtige Gott, sei fruchtbar und mehr dich. Invoke, j ein Gemeinschaft von Volken, word aus dir entstehen und konige werden von dir abstammen. 12. Das Land, das ich Abraham und Isaac gegeben habe, word ich dir und deinen Nachkommen geben. 13. Danach erhob sich Gott von ihm und dem Ort, wo mit ihn gesprochen hat. 14. Jakob errichtet und der Stelle, wo Gott mit ihm gesprochen hat, einen Gedenkstein und goss ein Trankopfer so ihr darüber. 15. Jakob nannte den Ort, und dem Gott mit ihm gesprochen hat, Bethel. 16. Als sie von Bethel weiterzogen und nur noch ein Kursstreck bis Ephrath zu Ruxuligen hatten, bekam Rahl Geburtswehen und hat ein sehr schwer Geburt. 17. Waren der schweren Geburt sagt die Hebam zu sie unbesorgt, duest auch diesmal einen Sohn. 18. Als sie jedoch im Sterben lag, nannte sie in Sohnmeins Leidens, sein Vater nannte in Abba Benjamin. 19. Daraufhin starb Rahl und werden der Straße nach Ephrath, dem Hütigen Bethlehem, begraben. 20. Jakob errichtet einen Gedenkstein auf ihrem Grab, der bis Hüt existiert. 21. Danach zog Israel weiter und schlug sein Lager jenseits von Migdal Eder auf. 22. Warend Israel in dieser Gegend wohnte, hat Reuben Geschlechtswerke mit Billa, der Nebenfrau seines Vaters, Israel erfuhr davon. Jakob hat insgesamt Wolf Son. 23. Die Son von Lee waren Jakobs erstgeborene Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar und Zebulun. 24. Von Rahl stammten Joseph und Benjamin. 25. Von Billa, der Magra Hells, waren es Dan und Naphtali. 26. Und von Silpa, der Magdlies, stammten Gad und Asher. Die sind die Son Jakobs, die ihm in Mesopotamien geboren werden. 27. Jakob kehrte zu seinem Vater Isaac nach Mamre-Zurach, dem Hütigen Hebron, wo Abraham und Isaac als Fremde gelebt hatten. 28. Isaac word 180 Jahre alt. 29. Isaac starb im Hohen Alter, nachdem ein erfülltes Leben gehabt hat, und word zu seinen Vorfahren versammelt, sein Son Esau und Jakob begruben in.